Hallo, meine lieben Freunde, ich bin nie wieder hier weiter und ich rede wieder etwas übers Herz und über die Meditation und was sich in unserem Herzen abspielt. Und heute werde ich darüber reden, über zwei Dinge, nämlich wie schütze ich mein Herz vor Angst und wie gefährlich ist es, sich Sorgen zu machen. Denn diese zwei Dinge gehen ja zusammen. Sorgen um die Zukunft heißt ja Angst zu haben, dass die Zukunft nicht gut abläuft, zum Beispiel. Und wisst ihr, ich habe immer wieder gesagt oder immer wieder gehört, sorry, ich habe immer wieder gehört, wie Leute zu mir gesagt haben, Reinhard, weißt du, ich kann nicht meditieren. Ich tue mir so schwer zu meditieren. Und dann habe ich gemerkt, wie ich verstehe, und mir wurde auch gesagt, das habe ich nicht bis selbst nachgeprüft, aber mir wurde gesagt, dass es angeblich einen ganz geringen Prozentsatz von Menschen gibt, also ganz, ganz klein. Die können wirklich nicht in Bilder denken. Das ist irgendeine besondere, was für sich, Phänomen oder eine Krankheit oder wie immer sie das auch nennen. Aber viele Menschen, die zu mir gesagt haben, Reinhard, ich kann nicht meditieren, die meditieren permanent. Die meditieren permanent. Warum sage ich, dass die permanent meditieren? Ich sage nicht, dass es alle Menschen so sind, aber viele Menschen, mit denen ich geredet habe, die machen sich Sorgen um das Morgen. Mein lieber Freund, sich Sorgen um das Morgen zu machen, ist nichts anderes als meditieren über das Negative, das morgen geschehen könnte. Ach, ich habe morgen die Prüfung. Ach, was ist, wenn die Prüfung nicht passt? Siehst du, du meditierst, du sinnst darüber nach, du grübelst darüber nach, du schreibst auf deinem Herzen Dinge, dass die Prüfung vielleicht nicht geschafft wird. Jedes Mal, wenn wir daran denken oder uns ausmalen, was sein könnte in der Zukunft, oder uns Sorgen machen über irgendetwas, meditieren wir. Sorgen ist Meditation über das Negative oder über das, was geschehen könnte. Denken mal. Bestimmt haben viele von euch das erlebt oder ein ähnliches Szenario. Jemand, der uns wertvoll ist, jemand, der uns lieb ist, der kommt nicht zum ausgemachten Zeitpunkt. Entweder nach Hause oder sonst, wo wir uns treffen sollten. Die Zeit vergeht, 18 Uhr haben wir ausgemacht, 18 Uhr ist die Person nicht da. Jetzt ist 18:30 Uhr und die Person ist auch noch nicht da. Jetzt rufen wir an und die Person hebt am Handy nicht ab. Und plötzlich fangen wir an, darüber nachzudenken, was alles hätte sein können mit dieser Person. Wo haben wir einen Autounfall gehabt? Siehst du? Autounfall. Ein Bild, ein Auto, das kracht. Ja, was ist das andere als Meditation? Sorgen machen ist meditieren über die negativen Dinge. Oder, ja, wer weiß, was der über mich denkt. Und dann malen wir uns aus, was der andere über mich denken könnte. Wir meditieren über das Negative. Oder, jetzt kommen die Schwiegereltern wieder zu Besuch. Und letztes Mal war das so schwierig mit den Schwiegereltern. Ach, wie wird es jetzt werden? Jetzt wird es wieder ganz schwierig werden. Wir meditieren über, wie schwierig es werden wird, wenn die Schwiegereltern zu Besuch kommen. Und mein lieber Freund, wenn uns mal bewusst wird, dass jedes Mal, wenn ich mir um irgendetwas Sorgen mache, ich meditiere über das Negative und mir dadurch diese Sachen aufs Herz schreibe, und sehr oft schaffe ich mir, schöpfe ich mir, kreiere ich mir dann die eigene Welt, in der ich gar nicht leben will, dann ergibt es gar keinen Sinn mehr, wenn ein Christ sich um irgendetwas noch Sorgen macht. Wisst ihr, es geht ja gar nicht darum, dass wir aufhören, Sorgen zu machen. Es geht darum, dass wir aufhören, über diese negativen Dinge zu meditieren, nachzusinnen, nachgrübeln, daran denken, uns ausmalen, wie es sein könnte. Ja, wie sieht's aus mit der Angst? Wisst ihr, ich habe mich entschlossen, ich habe mich fest entschlossen, mein Herz zu verschließen vor der Angst. Ich mache mein Herz nicht auf für Angst. Ich habe jetzt gestern mit Letizia, die wir hier bei Brazilian Kids gearbeitet haben, hier aufgenommen. Und die Letizia ist viel gereist in ihrem Leben. Und die hat mir erzählt, sie war jetzt eben in Kolumbien. Und in Kolumbien, da geschah etwas auf dem Flug nach Kolumbien, was sie in all ihren Reisen noch nie erlebt hat. Da kam dieses Flugzeug in so ein schlimmes Gewitter, aber so ein arges Gewitter, dass das ganze Flugzeug absackte. Alle Lichter gingen aus, Flugzeug. Die Lichter gingen aus, der Ton war weg, das Flugzeug sackte ab. Leute haben geschrien, Leute haben Panik gehabt. Und ich habe gesagt, und wie ging es dir? Und sie hat gesagt, mein Herz hat auch die Panik ergriffen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht Angst hatte im Herz vorm Sterben, weil sie bereit ist, zu Jesus zu gehen, aber wie sie stirbt. Und hatte echt Angst. Und dann hat sie gesagt, oh je, jetzt muss ich sie noch in den zweiten Flug nehmen. Und als sie einstieg in den zweiten Flug, da waren sofort die Sorgen da, ach, wird das gut gehen? Werden wir auch hier Turbulenzen haben? Wie wird es sein? Wird es schwierig sein? Wird es knapp sein? Kann das Flugzeug vielleicht abstürzen? Und da hat sie sich gestoppt und hat angefangen, Positives zu meditieren. Der Herr schützt mich, der Herr trägt mich, seine Engel begleiten mich und die Angst war weg. Jetzt stell dir mal vor, wenn die ihr Herz aufgemacht hätte und weiterhin darüber nachgedacht hätte, das Flugzeug wäre fast zerstört, das Flugzeug wäre fast abgestürzt und dann angefangen hätte zu denken, wie andere Flugzeuge abgestürzt sind. Was hätte sie gemacht? Sie hätte ihr Herz weit aufgemacht für Furcht und mit Furcht ist das Leben einfach furchtbar. Es ist ein chaotisches Leben. Wie mache ich das? Wie schließe ich mein Herz von Furcht? Ich schließe nicht mein Herz vor Furcht, indem ich der Furcht gebiete zu gehen. Ich schließe auch nicht mein Herz vor Furcht, indem ich der Furcht sage zu weichen. Furcht ist ja nichts anderes als der Glaube an das Negative. Und ich ersetze den Glauben an das Negative mit dem Glauben an das Gute. Zum Beispiel, ich habe Angst vor Krebs. Meine Mutter hat Krebs gehabt, meine Großmutter hat Krebs gehabt, meine Schwester hat Krebs und ich habe Angst vor Krebs. Ja, wie schließe ich mein Herz vor dieser Angst? Ganz einfach, indem ich erstens sage, Angst, ich erlaube dir nicht in meinem Herzen zu sein. Das mache ich einmal, eine ganz einfache Sache. Ich meditiere, ich bringe mich zur Ruhe und ich sage dann in diesem Zustand der Ruhe, sage ich einfach, du bist nicht Teil meiner neuen Identität. Ich bin in Christus, ich bin eine neue Person, eine Neuschöpfung und die hat keine Furcht. Also ich sag mal, du bist nicht Teil meiner Identität. Und dann nehme ich genau das Gebiet, auf dem ich Furcht habe und dann sage ich Folgendes. Herr, ich danke dir, dass Krebs nicht in dir ist und nicht von dir kommt. Ich danke dir, dass Jesus und ich eine Einheit sind und diese Einheit, Jesus und ich, ist krebsfrei. Weil Jesus keinen Krebs hat, daher habe ich auch keinen Krebs. Und ich ersetze die Furcht mit dem, was dann das Gegenteil ist, Glaube an das, was Gott gesagt hat. Und was ich noch gerne mache, was mir auch sehr viel geholfen hat, ist Folgendes. In dem Augenblick, wo Furcht versucht, hineinzudringen in mein Herz, obwohl Furcht ja gar keinen Sinn ergibt. Aber in dem Augenblick, wo die Furcht versucht, in mein Herz hineinzudringen, mache ich Folgendes. Ganz sehr bewusst. Ich male mir auf in meinem Herzen, wie ich eine ganz hohe Mauer aufbaue im Herz herum. Riesengroße Mauer, die baue ich ganz schnell auf. Oben über diese riesengroße Mauer gebe ich elektrischen Zaun, dann gebe ich Stacheldraht und diese Rasierklingendrähte, die gebe ich alle da oben drauf. Und dann sage ich, da kommt keine Furcht mehr rein. Geschlossen. Keine Furcht hat Zutritt mehr hier zu meinem Herzen. Und so überwinde ich die Furcht mit dem Glauben. Und so hoffe ich, dass ich euch etwas beigebracht habe, wenn es darum geht, zu meditieren im Herzen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.